wollte nie zur Kirche sich bequemen, und sonntags fand es stets ein Wie, den Weg ins Feld zu nehmen. Die Mutter sprach, die Glocke tönt, und so ist dir's befohlen. Und hast du dich nicht hingewöhnt, sie kommt und wird dich holen. Das Kind es denkt, die Glocke hängt da droben auf dem Stuhle. Schon hat's den Weg ins Feld gelenkt, als lief es aus der Schule. Die Glocke, Glocke tönt nicht mehr, die Mutter hat gefackelt. Doch welch ein Schrecken hinterher, die Glocke kommt gewackelt. Sie wackelt schnell, man glaubt es kaum, das arme Kind in Schrecken. Es läuft, es rennt, als wie im Traum, die Glocke wird es decken. Doch nimmt es richtig seinen Busch und mit gewandter Schnelle. Es eilt durch Anger, Feld und Busch zur Kirche und Kapelle. Und jeden Sonn- und Feiertag gedenkt es an den Schaden, lässt durch den ersten Glockenschlag nicht in Person sich laden.